Weder Hitler noch die SS wurden das Geschenk der erforderlichen Jahre zuteil, um die Verwandlung einer genauen Zahl von Auserwählten zu erreichen. Es kann auch sein, dass die Dinge sich in der Form ereignet haben, wie wir sie hier darstellten, wie eine absolute Notwendigkeit, verlieren zu siegen, weil es auf eine andere Art schon nicht mehr möglich zu erreichen war, in dieser äußerlich übervölkerten Erde, wo die Zahl der Bastarde und des Mischblutes überwog. Und so wäre die nötige Anzahl der Verwandlungen erreicht worden, trotz allem, wobei diese Auserwählten sofort in die innere Erde, zu den Städten der weißen Götter, auf eine andere Ebene der Äußerung oder zu jenen irdischen, uneinnehmbaren Zufluchtsstätten, umgeben von mächtigen telepathischen Kräften eintreten müssten, wo auch der Führer die Endkatastrophe abwarten könnte, nach deren Ende er mit Kali, dem letzten Avatara, zurückkehren wird. Als ich das goldene Band schrieb, hatte ich noch nicht die Ordensburg in Wewelsburg besucht. Ich kannte aber schon die Beschreibung derselben von Julius Evola als einen Ort, an dem man den Templerorden wieder aufzubauen gedachte, innerhalb der Symbolik des Gral. Es schien nicht so, als ob Evola diesen Versuch sehr ernst genommen hat, ihn stattdessen als etwas Romantisches und ohne wesentliche Bedeutung ansehend. Hier, wie in vielen anderen Dingen bezüglich des esoterischen Hitlerismus, hat Evola sich getäuscht. Nichts von alledem, was die Hitleristen sich vorgenommen hatten, war oberflächlich, sondern dramatisch ernst auf Leben und Tod. So auch in Wewelsburg. Dies ist der Unterschied zwischen der nordischen und der südlichen Seele, nicht derjenigen Evolas trotz allem, und dem größten Teil der Welt, ausgenommen die der Juden, versteht sich. Wir haben die Symbolik der Burg in der nordisch-germanischen Seele im Verhältnis zu dem Pol, dem Tempel, dem Berg und dem Körper des absoluten Menschen ausführlich behandelt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Einweihungsorden der hitlerischen SS eine Burg als Mittelpunkt für die Gestaltung ihrer esoterischen Kriegereien gewählt hatte. Im Jahre 1934 hatte Himmler das Schloss von Wewelsburg in Westfalen auf 100 Jahre gepachtet und ließ sofort mit den Instandsetzungsarbeiten dieser Reliquie und ihrer Umgestaltung beginnen, die auch den Bau eines Einweihungsturmes mit einschloss. Das kleine Dorf wurde ganz geräumt und der größte Teil seiner alten Häuser mit ihrem in Holz eingeschnitzten Runen in die Enklave einbezogen. Die Bewohner wurden entschädigt und nach Büren verlegt, auch der Pastor. Somit ist dieses Schloss zur Reichsführerschule der SS auf der Wewelsburg geworden. Das Schloss wurde zum nationalen Denkmal erklärt und sollte als solches erhalten bleiben. Ein Burgwart, Beauftragter der SS, sollte dauernd dort leben und die Reichsführerschule auch leiten. Warum hatte man Westfalen gewählt? Dort, wo Hermann der Cherusker, Arminius für die Römer, die Legionen des Quintilius Varus in der Schlacht im Teutoburger Wald schlug. Dort befinden sich vor allem auch die uralten megalithischen Bauten der Externsteine. Dort hat die Irminsul gestanden und der Hain der heiligen Steineichen, die Karl der Große zerstörte. Zwischen der Nordsee, der Elbe und dem Harz breitet sich das Gebiet der Sachsen aus. Sie waren Heiden, verehrten Wotan, genau wie auf den britischen Inseln, die sie erobert hatten. Im Jahre 722 brach Karl der Große zu der Lippequelle auf und nahm die Eresburg im Sturm, die Burg der Rune Ehe, der magischen Liebe, der magischen Ehe und der Rune Ehe, der höchsten Macht des hyperboreischen Vril. Er hat außerdem das Heiligtum der Irminsul, der großen Macht, der Säule von Ehe, sein Symbol, zerstört. Karl der Große, ein Abtrünniger, ein Kapetinger Betrüger, Nachfahre jenes Meisters, der den Treuevertrag gegenüber den göttlichen, merowingischen, königlichen Würde gebrochen hatte, vernichtete damit jenes Überbleibsel der heiligen hyperboreischen Vergangenheit. Aber es war nicht leicht, dies zu erreichen. Die Sachsen haben mutig gekämpft. Geführt von Widukind schworen sie Rache, verstießen die Soldaten der Franken, eroberten die Eresburg zurück und plünderten das Kloster von Fritzlar. Der Kampf währte von 774 bis 777 und endete, als alles verloren schien, mit der erzwungenen Taufe vieler Sachsen. Doch 778 stand Widukind wieder auf und drang bis Koblenz und Thüringen vor, die Mönche von Fulda ausweisend. Da begann Karl der Große, die Bevölkerung auszutauschen und die Sachsen zu zerstreuen. An einem Tag ließ er an den Externsteinen 4500 Erstgeborene der edelsten sächsischen Familien hinrichten. Er erließ ein Gesetz, wonach er bei Todesstrafe den heidnischen Kult verbot. Mit dem Edikt von Lippe aus dem Jahre 783 befahl er, denjenigen mit seinem Kopf bezahlen zu lassen, der sich verdächtig macht, die Verbrennung anstatt der Beerdigung anzuwenden. Damit ist erwiesen, dass die alten Germanen ihre Toten verbrannten, wie die Arier in Indien.